Trotz der Anweisungen im Brief wandte Bosafi sich an Petrosino. Der Detective machte sich umgehend auf die Suche nach Hinweisen, den Vater auf den Fersen. Zuerst rief er sämtliche Krankenhäuser der Gegend an, um sich zu vergewissern, dass Antonio nicht dort eingeliefert worden war. Nichts. Dann begann er mit Befragungen im Viertel. In der engen Gemeinschaft der Italiener war der Inhalt des Briefs alsbald bekannt. Bosafi war ein beliebter Bankier unter den kleinen Geschäftsleuten der Eastside und die Gerüchteküche brodelte. Bosafi bezahlt die Black Hand mit dem Geld seiner Bankkunden. Würdest du das nicht auch tun? Die Kunden stürmten die Bank, die Büchlein mit ihren bescheidenen, mit Tinte eingetragenen Kontoständen in der Hand. Viele hoben alles ab. Von seinem Büro aus beobachtete Bosafi den Ansturm. Am Dienstag waren bereits 7000 Dollar abgehoben worden und die Panik ließ nicht nach. Ein weiterer Brief kam an. Die Black Hand übermittelte Bosafi die Modalitäten seiner Kapitulation. Wenn er am 7. März bezahlen wollte, sollte er ein Schild mit der Aufschrift »Sieben Aushilfen gesucht« ins Fenster der Bank hängen, beziehungsweise 8 Aushilfen gesucht, wenn ihm der 8. März lieber wäre. Am angegebenen Tag würden die Entführer oder ihre Komplizen dann das Geld abholen. Bosafi überdachte seine Lage. Dann durchsuchte er sein Büro nach einem Stück Pappe. Er tauchte seinen Füller ins Tintenfässchen und schrieb auf Italienisch eine Nachricht. Dann stieß er 2 Löcher in die oberen Ecken der Pappe, zog etwas Zwirn hindurch und hängte es an einer Heftzwecke ins Fenster zur First Avenue, wo Tag und Nacht italienische Passanten vorbeikamen. Auf dem Schild stand: Das Geld in dieser Bank gehört den Kunden und wird nur ihnen ausbezahlt, selbst wenn ich meinen Sohn nie wiedersehe. Bosafis Angehörige und Freunde flehten ihn an, es sich nochmal zu überlegen. Doch der Bankier, der auch den Schuster und den Lebensmittelhändler zu Standhaftigkeit gedrängt hatte, konnte nicht. »Ich habe noch 6 Kinder«, sagte er. »Von mir aus können Sie eines nach dem anderen holen, aber Sie kriegen keinen Cent.« Zu bezahlen hieße, sich in ein Verbrechen verwickeln zu lassen, das dem Namen seiner ungeborenen Nachkommen Schande machte.